Auf euren Reichtum und Immobilien, Macht und Geld. Ich scheiß auf eure Werte, ich will leben, wie es mir gefällt. Ich scheiß auf euren Reichtum und Immobilien, Macht und Geld. Ich scheiß auf eure Werte, ich will leben, wie es mir gefällt. Wie es mir gefällt. Auf euren Reichtum, auf Immobilien, Macht und Geld. Ich scheiß auf eure Werte.